Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5 bis 6. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Gott segne dieses Wort. Vorbedingung. In diesem Bibeltext hier aus dem 1. Timotheusbrief lernen wir mehr über Vorbedingung und was es bedeutet, zu Gott zu kommen, was nun die Vorbedingungen sind. Und letztendlich ist es so, wenn wir hier verstehen, ist, dass es Jesus Christus ist, der sein Leben gegeben hat, um alle Menschen freizukaufen. Ja? Und im vorherigen Text, im Vers 4, lesen wir, dass Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist die Wahrheit in Jesus Christus, die gute Nachricht, ja, die Gospel, die gute Nachricht von Jesus Christus, dass er gekommen ist für uns. Und die Vorbedingung, letztendlich ist Vorbedingung, wie gesagt, nicht das beste Wort, aber die einzige Bedingung, wenn man das so sagen möchte, ist eben, dass wir im Glauben zu Jesus Christus kommen und verstehen, was er getan hat. Denn Jesus Christus ist eben, dadurch, dass er Mensch geworden ist, der Vermittler zwischen Gott und uns, den Menschen, die wir gefallen sind in unserer zerbrochenen, unserer böshaften Natur. Denn es ist nichts Gutes in uns, gar nichts. Und hier ist eben zu verstehen, dass wir, wie gesagt, in eigener Kraft nichts tun können. Und wie gesagt, die Vorbedienung ist dann eben, dass wir verstehen, dass wir in eigener Kraft durch Rituale oder durch gute Taten alleine ohne Jesus Christus gar nichts tun können. Aber mit Jesus Christus, dass wir verstehen, was Jesus getan hat, hier eben zu sehen, ist eben, dass Jesus sein Leben gegeben hat, um alle Menschen freizukaufen. Und das heißt nun nicht, dass eben, die Bibel sagt uns das auch, dass nicht alle Menschen zu Jesus kommen wollen oder auch nicht zu Jesus kommen werden. Und das ist wirklich schade, denn wir haben hier Gottes Gnade, es steht hier, dass Gott möchte, dass jeder gerettet wird, jeder Mensch. Das ist Gottes Gnade und Gottes Liebe. Aber manche Menschen, leider, das sagt uns die Bibel auch, werden sich von Jesus Christus abwenden. Und das ist wichtig zu verstehen. Und das ist die Wahrheit, wie gesagt, die auch nochmal, ich wiederhole es nochmal, im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16 bis 20 dargestellt ist. Jesus sagt uns das. Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16 bis 20. Und das ist wichtig zu verstehen, dass die Wahrheit eben hier eben ausgesprochen ist und wir uns, die wir Jesus Christus zuwenden, freuen uns tagtäglich in Gottes Wort zu sein. Und wir leben, die Bibel ist Gottes lebendiges Wort, unser tagtäglicher Anker, unser unser Lebensweg ist schon vorgegeben in der Bibel. Und wichtig ist, dass wir eben Reue, als reuige Sünder zu Jesus kommen, dass wir nicht irgendwie denken, oh, ich kann vielleicht dieses noch machen oder diese versteckte Sünde hier oder das, ja, das ist okay oder so. Nein, nein, nein, nein, nein, das ist falsch. Die Einladung ist, die wir zu Jesus Christus kommen, dass wir alle unsere Sünden Jesus Christus nicht nur bekennen, aber uns ihm zuwenden und uns in Reue abwenden von all dem. Und Jesus hilft uns damit. Das ist auch hier eben, dass wir in eigener Kraft das nicht können, wie das hier im Timotheusbrief ist, denn es gibt nur einen Gott und Jesus Christus ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Es gibt keine andere Möglichkeit, es gibt keinen anderen Weg, denn wir haben diese absolute Wahrheit eben bestätigt durch die Wiederauferstehung, den Tod und die Wiederauferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Ja? Und darauf kommt es an. Also es gibt keine Vorbedingungen in dem Sinn, einfach zu verstehen, worauf es ankommt, ist, dass wir verstehen, wer Jesus Christus ist und warum er gekommen ist. Als Gott im Fleische, Gott ist Mensch geworden und für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz. Und darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und dass du wirklich keine Vorbedingungen uns gegeben hast. Einzig, dass wir im Glauben zu dir kommen und du uns hilfst, tagtäglich in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen, durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Das sind Sachen, die wir in eigener Kraft gar nicht tun können und auch nicht tun sollen. Du hast das alles getan. Du bist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Du bist Gott im Fleische und wir tun gut daran, dass wir eben uns erinnern, dass du zur rechten Zeit in die Welt gekommen bist. Ja, wenn wir fragen, warum bist du gekommen, Jesus, zu diesem Zeitpunkt? Das ist, wie die Bibel uns sagt, das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Gott segne dieses Wort, Herr Jesus, und wir danken dir, dass du uns diese Wahrheit mitteilst. Beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.